بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، wir machen weiter bi'idhni ta'ala auf arabischem Deutsch mit der Erklärung von Surah Al-Salam. Und heute nehmen wir inshallah Kitabu Al-Aymani Wal-Nuzur. Das wird das Buch von den Schwörens und Gelübde verpflichtet. Kitabu Al-Aymani Wal-Nuzur. Al-Ayman bi-Fathi Al-Hamza Jam'u Yamin. وأصل اليمين اليد الجارحة، وأطلق على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا كان يضع الرجل يمينه بيمين الآخر، لذلك من هنا سموه اليمين. والنذر هو بمعنى الإنذار، التخويف أصلا، ولكن النذر هو إيجاب ما ليس بواجب، الإيجاب أو إلزام النفس بشيء لم يلزمنا الله سبحانه وتعالى به. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. يعني جماعة كانوا في ركب فحلف عمر بأبيه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: إما تحلف بالله أو تصمت، ما تقول شيء، فلا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز بغير الله. بارك الله فيكم. Das Buch Al-Ayman und Al-Nuzur. Al-Ayman ist Plural von Yamin. Yamin bedeutet die rechte Hand. Und normalerweise Yamin bedeutet rechts. Aber wenn man auf Arabisch sagt Al-Ayman, das kommt von rechten Händen. Und das ist die Bedeutung von Schwören. Wenn man sagt, ich schwöre, da sagt man im Arabischen Yamin. Warum? Weil damals, als die Leute geschworen haben, haben sie die Hände, die haben sich mit der rechten Hände begrüßt, das heißt gehalten mit der rechten Hände. Und dann haben sie geschworen. Jeder nimmt die rechte Hand von den anderen und ich schwöre. Und von hier kommt das Wort Yemin. Das würde schwören. Nuzur, das ist Plural von Nether. Von Nether. Ein Nether kommt von Al-Inzar, kommt normalerweise von Warnen. Aber das geht hier um was anderes. Das geht um sich mit etwas zu verpflichten, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala das uns nicht zur Pflicht erlegt hat, subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, du verpflichtest dich selber mit etwas, was in der Religion eigentlich nicht Pflicht ist. Und dies nennt man Nether. Gelübde sagt man auch, oder Verpflichtung, Selbstverpflichtung. An Ibn Umar, عن النبي صلى الله عليه وسلم von ابن عمر von unserem Propheten صلى الله عليه وسلم dass der Prophet صلى الله عليه وسلم eine Gruppe von Reitern und dabei getroffen hat und dabei war عمر رضي الله عليه und عمر hat geschworen bei seinem Vater. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat sie gerufen, aufgerufen. Und er sagte: Wahrlich, Allah verbietet euch, dass ihr bei euren Vätern schwört. Wer schwören will, dann schwört bei Allah oder schweigt. Das heißt, wenn du schwören willst, dann schwörst du bei Allah oder schweigst du. So ist das. Das heißt, barakallahu fikum, man darf nicht sagen, bei meinem Vater, oder man darf nicht schwören bei etwas anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wie manche Leute heute das machen, die schwören bei ihren Vätern, bei Gräbern, bei Kaaba, bei verschiedenen Themen oder verschiedenen Gegenständen oder bei Himmel oder sozusagen bei Würde oder bei der Ehre. Das alles, barakallahu fikum, ist in unserer Religion verboten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam klar hier gestellt hat, wenn man schwört, dann schwört man nur bei Allah. Nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. Oder natürlich bei seinen Namen oder bei seinen Attributen, weil das dazu gehört. Weil dazu gehört. Und hier, wir müssen unterscheiden, barakallahu fikum, wir müssen unterscheiden zwischen Schwören zwischen Schwören von Allah subhanahu wa ta'ala und Schwören von den Geschöpfen. Allah darf schwören und kann schwören. Und Allah hat das Recht zu schwören bei Himmel oder bei Erde oder zum Beispiel bei der Sonne, bei dem Mond, weil Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat und er kann das machen. Aber wir als Menschen, wir dürfen nur bei Allah subhanahu wa ta'ala schwören. Das ist sehr wichtig. Nicht, dass man im Koran jetzt liest, وَالضُّحَى oder وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا oder وَالْقَمَرِ und so weiter. Dann denkt er, ja, Allah sagt das. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala geschworen bei der Sonne. Dann kann ich auch, nein, du kannst das nicht. Wenn du schwören willst, nur bei Allah, bei seinen Namen oder bei seinen Attributen, subhanahu wa ta'ala. يا أخوة ميزوا بين مسألتي المسألة الأولى هي الحلف بالله بالنسبة لنا الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته وأما أن الله يقسم تبه أن الله يقسم بالشمس أو بمخلوقاته فهذا له سبحانه وتعالى ولكن الإنسان ما يجوز له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعة لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون إلا وأنتم صادقون لا تحلفوا بأبائكم ولا تحلفوا بالأصنام الأنداد ولا بالأمهات وإذا حلفتم فاحلفوا بالله صادقين وليس تحلف بالله كاذب نسأل الله العافية والسلام فالحديث دليل على النهي عن الحلف بغير الله تعالى وهو التحريم يعني حرام تحلف بغير الله وأما قول بعض أهل العلم أنه يكره الحلف بغير الله انتبه يا أخوة أهل العلم كانوا يستخدموا لفظة الكراهة للتحريم كما قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ليس معنى الكراهة وإنما معنى الحرمة أنه حرام والأحاديث واضحة بأن بتحريم الحلف بغير الله يكفي هذا الحديث لا تحلفوا بآبائكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر كما عند أبي داود والحاكم قال من حلف بغير الله فقد كفر من حلف بغير الله فقد كفر وقع بالكفر والعياذ بالله من حلف بغير الله وفي رواية كل يمين يحلف بها دون الله تعالى شرك، شرك. وروى الإمام أحمد: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية: من حلف منكم فقال في حلفه، في حليفه عفوا، واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه قام بشرك والعياذ بالله. وأخرج النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص، ولكن الحديث فيه ضعف، فلذلك هناك يعني حتى بس تفهموا هذه المسألة. قال أنه حلف باللات والعزى، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثة، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تعد. فهذا الحديث ضعيف، ولكن يا أخوة، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. طيب، قد يأتي هنا أن الله سبحانه وتعالى حلف بالشمس أو بالقمر، هذا شرحناه، قلنا أنه هذا لله سبحانه وتعالى. طيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبه له، قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. طيب، هنا هذا أبيه هنا بمعنى الحلف، الحلف عفوا. طب كيف النبي قال أفلح وأبيه؟ هنا بارك الله فيكم، انتبهوا، أهل العلم أجابوا عن هذه المسألة بخمسة إجابات، أفضلها أنها لم تخرج مخرج القسم، بل هي من الكلام الذي يجري على الألسنة، مثل قاتلك الله، أو قول القائل في اللغة العربية تربت يداك. هذا ليس بمعنى أنه تربت يداك، تربت يداك، وإنما هذا يخرج مخرج عندهم كلام كانوا يقولوه، مثل لعمرك، لعمرك، هذا الكلام أيضا يخرج هكذا، ما فيه قسم. فهذا أفضل الأقوال فيها. طبعا بعض أهل العلم قالوا أن هذه اللفظة غير محفوظة، وفي رواية أفلح والله وأبيه إن صدق، وبعض أهل العلم قالوا الرواية فيها تصحيف، فيها تصحيف أنه خطأ إلى غير ذلك. ولكن هنا منهم من قال الأصل وأبوه، يعني أفلح هو وأبوه، ولكن الصحيح أنها خرجت ليس بمخرج القسم، لأنه بارك الله فيكم لا يجوز أصلا الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك بارك الله فيكم، انتبهوا، حرام الحلف بالبراءة من الإسلام أو من الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. هي ما يرجع إلى الإسلام سالم، والعياذ بالله. انتبهوا، بارك الله فيكم، بعض الناس اليوم يحلف برأس أبيه ورأس أمه وقبر أبيه وقبر جدي، أو بشرفي وبعرضي وبكذا وبكذا، فهذا كله شرك والعياذ بالله. طبعا هذا الشرك ليس هو الشرك الأكبر، ولكن هذا كله شرك وفي كفر أصغر، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم، أبو داود هنا النسائي، هند النسائي، هذا الإبلي فط فن أبي هريرة رضي الله عليه، dass der Prophet das er gesagt hat und das hebt man zum Propheten marfu'an nennt man das. La tahlifu bi abaikum, schwört nicht bei euren Vätern, schwört nicht bei euren Müttern, schwört nicht bei den Götzen, schwört nur bei Allah. Und wenn ihr bei Allah schwört, dann schwört ihr nicht, außer dass ihr die Wahrheit sagt. Das Hadith ist bei Abu Dawud und An-Nasa'i. Das geht darum, barakallahu fikum, man darf nicht schwören bei Vätern oder bei Vater oder bei Großvater oder bei Mutter oder bei Götzen und so weiter. Das geht nicht. Es ist verboten in unserer Religion. Einige Gelehrten des Islam haben gesagt, das ist unerwünscht. Makruh haben sie gesagt. Aber bitte, ihr müsst etwas verstehen. Und zwar, einige Gelehrten haben immer Furcht gehabt, dass sie sagen, sofort verboten. Und deshalb haben sie gesagt, es ist unerwünscht. Aber die meinten Verbot. Und es geht um Beweise. Und wenn der Prophet sagt, schwört nicht, dann verbietet er uns, etwas zu machen. Damit das klarer wird, gibt es andere Hadithe, die natürlich deutlicher sind. Der Prophet sagte, Ibn Umar hat überliefert, das ist bei Al-Hakim und bei Abu Dawud, Ibn Umar hat überliefert, dass der Prophet sagte, wer bei etwas anderes außer Allah schwört, hat Kufr begangen. Hat Kufr begangen, wal-iyadu billah. Und bei Al-Hakim, jedes Schwören, welches nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist Schirk. Bei Ahmed, wer bei etwas außer Allah schwört, dann hat Schirk begangen. Und bei Muslim, wer bei Al-Lat und Al-Uzza geschworen hat, muss sagen, La ilaha illallah. Das heißt, die Hadithe sind hier klar. Es ist verboten, bei etwas anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala zu schwören. Bei Vater nicht, bei Mutter nicht. Du darfst nicht bei Mutter schwören, du darfst nicht bei Vater schwören. Es gibt manche Leute, die sagen, mit meiner Ehre, bi Sharafi, oder bi Irdi, mit meiner Würde, oder. Vieles. Alles ist verboten. Wenn man schwören will, dann schwört man nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann schwört man, wenn man die Wahrheit sagt. Nicht, dass man dabei lügt. Aber wenn man lügt bei Schwören, das ist ein anderes Thema erstmal. Wir reden jetzt über die Grundlage, dass man nur bei Allahs Partner schwören darf. Es gibt aber eine Überlieferung, das ist in Sahih Muslim. Und zwar, der Prophet sagte, Aflaha wa abihi in Sadaq. Wenn wir das wörtlich übersetzen, bei seinem Vater hat er Erfolg bekommen oder hat er Erfolg, wenn er die Wahrheit spricht. Und der Prophet sagt hier bei, das bedeutet bei seinem Vater. Das ist Schwören beim Vater von einem anderen Menschen. Ist das so? Deshalb haben manche Gelehrten gesagt, ja, wer hat das gemacht? Der Prophet sagt, ja, wir dürfen. Aber der Prophet selber hat gesagt, ihr dürft nicht bei Vätern oder Müttern oder Götzen schwören. Wie können wir dann jetzt kombinieren? Pass auf. Manche Gelehrte, erstmal es gibt fünf Aussagen gegen diese Aussage, dass man bei auch, dass der Prophet hier geschworen hat. Aber die besten zwei sind folgendes. Einige Gelehrte sagen, diese Überlieferung ist sozusagen ist fehlerhaft überliefert. Die Überlieferung ist authentisch. Aber es gibt hier, derjenige, der das geschrieben hat, der hat etwas Falsches geschrieben. Manche sagen, das steht wa abuhu. Das wird er und sein Vater haben Erfolg. Andere Gelehrten sagen, nein, das ist so. Bei Allah, hat er Erfolg, er und sein Vater. Die andere Aussage ist, dass diese Wortwendung kein Schwören ist, sondern das ist eine Wortwendung bei den Arabern, die das sagen, das hat die Bedeutung von, oder das hat die Form, dass man schwört, aber das ist kein Schwören. Und das gibt es im arabischen Sprache viel. Zum Beispiel, قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ. Sie haben ihn getötet. Wenn man wörtlich übersetzt, möge Allah sie töten. Aber das ist nicht jetzt, möge Allah sie töten. Sondern das ist eine Wortwendung bei den Arabern. Das heißt, das ist schlimm, was sie gemacht haben. Das ist falsch, was sie getan haben. Und deshalb sagt man sowas. Es gibt heutzutage auch bestimmte Wortwendungen, die die Leute benutzen. Und die haben nicht die Bedeutung dessen, was die Leute, was wörtlich ist. Und übrigens, das ist kein Majaz hier, oder das ist kein Metapher hier, sondern das waren bestimmte arabische Wörter, die im Lauf waren, und das sind kein, das ist, diese Wortwendungen sind kein Schwören. Und ich tendiere zu dieser Aussage, weil das deutlicher ist. Die Araber haben das gesagt. Er und Abihi zum Beispiel, die meinen nicht aber, die meinen nicht schwören, sondern das ist eine Wortwendung. Deshalb sollte man aufpassen, Barakallahu fikum. Und noch das dritte Thema haben wir schon erklärt, dass Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei seinen Geschöpfen, aber wir dürfen das nicht machen, weil Allah subhanahu wa ta'ala alles darf und kann, aber wir nicht. Dann bleibt noch etwas in diesem Zusammenhang, und zwar, Barakallahu fikum, manche Leute schwören, dass sie keine Muslime sind. Oder der schwört, dass er Jude ist oder Christ wird oder dass er keine Religion hat. Das ist sehr gefährlich, man darf das nicht machen, weil der Prophet sagte, wer schwört und sagt, ich bin kein Moslem, und er lügt dabei, dann ist er so, wie er gesagt hat. Und wenn er dabei nicht lügt, dann kommt er nicht zurück zum Islam unbeschädigt. Das bedeutet, diese Person hat seinen Glauben zum Teil beschädigt, indem er geschworen hat, dass er kein Muslim ist. Sagen wir mal aufpassen, Barakallahu fikum. Schwören ist kein leichtes Thema. Und wenn man schwört, dann schwört man nur bei Allah subhanahu wa ta'ala und nicht bei etwas anderes außer Allah. Die Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala sind was anderes. Man darf, weil das geht in unserer Religion. Und das kommt nachher auch ein Beweis für diese Barakah, für dieses Schwören. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك وفي رواية اليمين على نية المستحلف انتبه على نية المستحلف مو المستحلف يعني الحالف إذا نوى شيء آخر فما هذا الأمر ما ينفع يعني هو مثلا حلف بشيء وينوي شيء آخر يقول لك أنا حلفتك ولكن نيتي غير ما ينفع ماذا لماذا حلفت أنت على نية المستحلف يعني اللي قال لك احلف شو نيته على ماذا تحلف فهو عليه وسواء كان الذي طلب منه الحلف الذي طلب منه الحلف سواء كان الحاكم أو المدعي لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يصدقك به صاحبك على ما يصدق يعني الدعوة التي ادعاها عليك فإذا اليمين على نية الحالف طبعا ما مورد ندخل في قضية القضاء هنا لأن المسألة لها علاقة بالقضاء ولكن مثلا إنسان انتبه إنسان البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا ادعى عليه، قال له أنت أخذت مني 1000 دينار. فالآخر ماذا قال؟ قال لا أنا أحلف ما أخذت منه 1000، وسكت. ما أخذت منه 1000 وسكت، ويقول قلبه أنا أقصد 1000 شاة. ولكن هو على ماذا حلفه؟ على 1000 دينار. فهي على نيتين، فإن كذب فهذه يمين غموس، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه بليفة حديث 1266. أبو هريرة رضي الله عليه بليفة dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte: Dein Schwören ist so anzunehmen wie dein oder was dein derjenige, der von dir das verlangt hat, gemeint hat. In einer anderen Überlieferung: Das Schwören ist bezüglich der Absicht von demjenigen, der das verlangt hat. Dass jemand verlangt von dir, das hat jetzt eher mit Richten zu tun. Jemand verlangt von dir, dass du schwörst. Dann das geht nicht nach deiner Absicht, das geht nach seiner Absicht und was er gemeint hat, als er von dir verlangt hat zu schwören. Was heißt das? Ich gebe Beispiel, damit das versteht. Natürlich, die arabische Sprache ist klarer in diesem Zusammenhang. Aber auf Deutsch muss ich das euch erklären, weil angenommen, du hast von jemandem 1000 Euro genommen. Diese Person kommt zum Richter. Er sagt ihm, dieser Mann hat von mir 1000 Euro genommen. Der andere kommt und sagt, du hast von mir 1000 Euro genommen. Der Richter sagt dir, oder der sagt ihm erstmal, hast du Beweis? Er sagt, nein. Der sagt dir, okay, schwörst du, dass du von ihm kein 1000 Euro genommen hast? Du sagst, ich schwöre, dass ich kein 1000 genommen habe. Und du meinst im Herzen kein 1000 Kühe oder kein 1000 Kamele. Ja? Und du schwörst ganz normal. Und du denkst, dass du dabei Gutes gemacht hast. Das geht nicht. Du hast hier gelogen. Warum? Weil das Schwören nach der Absicht von dem anderen ist. Die Absicht war, dass du 1000 Euro von ihm genommen hast. Deshalb, das Schwören sollte so sein, ich schwöre, dass ich von ihm kein 1000 Euro genommen habe. Wie er das gemeint hat. Nicht wie du denkst. Manche Leute denken, wenn sich schwören und die lügen dabei, das ist vorbei. Aber die vergessen, dass dieses Schwören Yamin Ramus heißt das. Was bedeutet Yamin Ramus? Das bedeutet, welches eine Person in die Hölle eintauchen lässt, wal'iyadu billah. Das ist drin in die Hölle. Das bringt die Person in die Hölle. Weil wenn man gelogen hat bei einem Schwören und hat man das Recht von einem anderen genommen, dann kommt man dadurch in die Hölle. Deshalb sagte der Prophet, Schwören ist bezüglich. Deshalb wir müssen jetzt unterscheiden, auf welchen Arten von Schwören. Es gibt Arten von Schwören. Es gibt ein Schwören, dass du einfach so schwörst vor Allah. Es gibt Schwören, dass der Richter von dir das verlangt. Es gibt Schwören, dass du Probleme mit einem anderen hast. Und du schwörst dabei. Und jedes hat was anderes zu tun. Es gibt auch Schwören bei Talaq, Schwören bei anderen Themen. Das sind auch Themen, die eher mit Richten zu tun haben. Und Abdurrahman ibn Samurah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ البخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. إذا حلفت على يمين، إذا يعني إذا حلفت على شيء، حلفت أنك تفعل شيء، تترك شيء، إلى غير ذلك، ورأيت شيئا خير من ذلك، خيرا من ذلك، فأتي الذي هو خير وكثر عن يمينك. الحديث دليل على من حلف على شيء وكان تركه خيرا من التمادي على اليمين وجب عليه التكفير وإتيان الذي هو خير. بعض العلم يقول بالوجوب، وبعضهم يقول بالاستحباب، وبعضهم يرى أول شيء الحنث يعني، وبعضهم يرى أول شيء التكفير، يعني أول شيء تكفر وبعدين ما تفعل اليمين، أو تحنث اليمين وبعدين تكفر. القضية هذه يعني ما في خلاف كبير، إنما ما هو الأول هذا أم هذا؟ فذلك بارك الله فيكم اختلف أهل العلم، والله يعني بهذا اختلاف ترف، هذا اختلاف ترف أصلا، يعني سواء كان في الأول أو في الآخر، ما المحصل الحاصل ما في شيء. فذلك بارك الله فيك، يعني مثلا أنت حلفت تقول والله سأعطي هذا الرجل 1000 دينار، حلفت يجب عليك أن تعطي، فبعدين وجدت أن هذا الرجل والعياذ بالله وجدته أنه يلعب قمار وسيأخذ هذه 1000 ويلعب فيها قمار، فأتاك فقير وقال لك ما عندي آكل وأنا مريض وأحتاج أعمل عملية، فترى أنت خير أن تعطي لهذا وتترك هذا، فهنا تترك هذا الذي فيه شر وتعطي للخير وتكفر عن يمينك. وكفارة اليمين يا أخوة، تبي كفارة اليمين هي تحرير رقبة، فإذا ما استطاع الإنسان فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، فإن لم تستطع فتكسو 10 مساكين، ما استطعت تصوم 3 أيام. واختلف أهل العلم في هذا، منهم من يرى أن هذا للتخيير، للتخيير، ها، ومنهم من يرى لا أن هذا للترتيب، يعني منهم من يرى أنت حر تصوم 3 أيام ولا تطعم ولا تكسر ولا تحرر رقم، ومنهم يرى لا تحرر، فإذا لم تستطع فالثانية الإطعام، إذا لم تستطع الإكساء الكسوة، إذا لم تستطع فآخر شيء الصيام 3 أيام، وهو الراجح والله تعالى أعلم. فذلك بارك الله فيكم ينتبه الإنسان لهذا، فالإنسان ما يجعل الله سبحانه وتعالى عرضة دائما لكلامه، ودائما كل شوي يحلف يحلف بالله. طيب ماذا بالنسبة لهذا اللي في لغة أو في لهجات كثير من الناس، عند كل كلمة يقول لك والله والله، هذا لا يعتبر يمين، هذا لا يعتبر يمين، انتبهوا لها. إنما اليمين هو أن يحلف الإنسان والله أو بالله أو تالله بحروف القسم أو بصيغة معروفة بأنها من القسم، ولا يكون ذلك يجري، يعني يكون في ذلك عاقد لنية في اليمين. بارك الله فيكم. عبد الرحمن بن سمرة اتصلتي دلت قزنتي الله صلى الله عليه وسلم زاكتي wenn du bei etwas schwörst oder für etwas schwörst, dich entschieden hast und du hast geschwört für etwas und du hast was anderes besseres als dein Schwören gefunden, dann sollst du Sühne für dein Schwören geben und du machst was das Bessere. Das ist wörtlich mit Ausländerdeutsch übersetzt. Deshalb danach versteht wirklich. Jetzt erkläre ich aber. Bei Al-Bukhari ist, tue das Bessere und gebe Sühne für dein Schwören. Bei Abu Dawud, erstmal gebe Sühne für dein Schwören und dann mach was Besseres. Was bedeutet das? Anhand Beispiel wird man das verstehen. Weil dieses Thema in der deutschen Sprache, ich meine, es gibt sowas nicht. Es gibt sowas nicht. Zum Beispiel, du sagst, ich schwöre bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich diesem Mann 1000 Euro gebe. Du hast jetzt geschworen, dass du dem Mann 1000 Euro gibst. Dann musst du ihm geben. Ja. Dann erfährst du, dass dieser Mann, wal'iyadu billah, Glücksspiele macht, Automaten und so weiter. Und er wird diese 1000 Euro nehmen und er wird damit mit diesen Automaten spielen. Das ist, der verschwendet das Geld. Dann kommt eine Person, der sagt, ja, ich brauche Geld, ich muss operiert werden und keiner gibt mir Geld. Und dieser Mann ist gut. Sagt, subhanallah, wieso soll ich diesem Mann 1000 Euro geben? Der wird mit Lotto spielen und der wird mit Automaten spielen und Glücksspiele machen. Und dieser Mann braucht OP und der ist ein guter Mann. Lieber gebe ich ihm. Ja, aber du hast geschworen. Was machst du hier? Bei manchen Gelehrten, du machst dein Schwur rückgängig. Und dann gibst du Sühne dafür. Was ist die Sühne? Für ein Schwören, für ein Eid. Die Sühne ist, einen Sklaven zu befreien oder bei manchen Gelehrten dann, wenn du nicht kannst. Und pass auf, ich sage bei manchen, weil manche Gelehrten sagen, in der Aya geht es darum, dass man die Reihenfolge hält. Bei den anderen sagen, nein, du kannst eine von diesen vier wählen. Richtiger ist, die Reihenfolge zu halten. Also, wenn du nicht kannst, eine Sklave zu befreien, dann gibst du Essen für 10 Armen, speist du 10 Armen. Wenn du nicht kannst, dann gibst du ihnen zu bekleiden 10 Armen. Wenn du nicht kannst, dann fastest du 3 Tage. Bei manchen Gelehrten sagen, du kannst von einem diese 4 Möglichkeiten nehmen. Und dann gibst du dem anderen. Bei anderen Gelehrten sagen, mach du umgekehrt. Gibst du dem anderen und dann bringst du Sühne für dein Eid oder für das Schwören, was du gemacht hast. Normalerweise gebrochen, die haben viel diskutiert und so weiter, die Gelehrten, da braucht man nicht. Entweder hauptsächlich, du bringst Sühne und du machst, was besser ist. Angenommen, du sagst, bei Allah, ich rede mit dir nicht mehr. Und dann überlegst du dir, sagst, Allah, wieso habe ich so geschworen? Natürlich, ich sollte nicht die Beziehung zu meinem Bruder brechen. Deshalb besser ist, dass du die Beziehung aufnimmst. Hier gibst du Sühne. Natürlich, heute Sklave befreien gibt es nicht. Deshalb speist du 10 Armen oder bekleidest du sie oder wenn du nicht kannst, dann das letzte und das ist 3 Tage zu fasten. So ist das in unserer Religion. Aber das ist eine sehr schöne Überlieferung. Barakallahu fiik. Wa an ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man halafa ala yaminin faqal, in sha'a Allah fala hinta alayhi. فلا حنث عليه رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. قال ابن العربي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون بأن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا قال ولو جاز منفصلا. فبعض العلم اختلفوا بالنسبة للكفارة، كفارة اليمين هنا، أنه لو حلف وقال إن شاء الله. فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الحاصل بارك الله فيكم أنه الصحيح أنه ما يقع، يعني هذا اليمين ما يقع عليه ولا حنث عليه، يعني ما في عليه كفارة لأنه قال إن شاء الله، يعني لن أتكلم معك إن شاء الله، صار هذا ما عليك حنث اليمين. والله تعالى على وأعلم. طبعا هذا أيضا في الطلاق والعتق، في الطلاق والعتق تقريبا نفس الشيء، والله تعالى على وأعلم. بارك الله فيكم. ابن عمر اتسيلت إذا زجزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت في إدمس كشوغنات وندباي زاكت إن شاء الله. Dann brauchte er keine Sühne zu geben. Keine Sühne zu bringen. Das war Imam Ahmad bei dir. Und das ist fast Ijma' bei den Gelehrten. Das ist Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah ta'ala sagte, die Gelehrten des Islam haben Ijma', haben Konsens. Wenn man schwört und er sagt, inshallah, dann gilt das nicht. Das wird, und er braucht auch keine Sühne zu bringen. Es gibt natürlich eine große Diskussion diesbezüglich, aber barakallahu fikum, die Sache ist klar. Wenn du deine Frau sagst, du bist geschieden, inshallah, dann ist sie nicht geschieden. Wenn du sagst, ich schwöre bei Allah, inshallah, dann ist das kein Schwören mehr. Weil du das sozusagen mit dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala verbunden hast, und dann ist das kein richtiges Eid mehr und kein richtiges Schwören mehr. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وعن ابن عمر قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وفي رواية لا ومصرف القلوب. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قلبي على دينك، وكان يحلف يقول لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب، وكان يقول والذي نفسي بيده، وكان يقول والذي نفس محمد بيده، وكان يقول والله، وكان يقول ورب الكعبة، وفي رواية لا والذي نفس أبي القاسم بيده، والذي نفسي بيده. فهذه بارك الله فيكم، هذا دليل على جواز الحلف بصفات الله، بصفات الله وبأسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحلف بالأمانة ولا يحلف بهذه الأمور، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، يقول بالأمانة بالأمان وإيدي على رأسي. صلى الله العافية. بسم الله. السلام عليكم. الحمد لله. إذا بارك الله فيكم، هنا فقط أقول شيء، في حلف منتشر ببلاد المغرب يقول لك حق ربي، عليكم السلام، وحق ربي، هذا لا يجوز. أما إذا قال والحق ربي أمر آخر، يعني قال وحق ربي، حق ربي هو العبادة، ولا يجوز الحلف بالعبادة، ما يجوز أنت تقول والصلاة والصيام، تحلف بالصلاة والصيام ما يجوز، ولا العبادة ما يجوز. إذن هذه مسألة. المسألة الأخرى هي، طيب ماذا لو قال والقرآن، والقرآن إذا حلف بالقرآن، قال أحلف بالقرآن، إذا قصد، انتبه، إذا قصد الورق والكتاب فهذا لا يجوز. أما إذا قصد، انتبه، أما إذا قصد صفة الله سبحانه وتعالى وهي صفة الكلام، والقرآن كلام الله فيجوز. طبعا بس اليوم مين يقصد هذا؟ الأغلبية يقصد غير شيء، ولكن عموما انتبهوا، واحد يضبط المسألة بحيث أيضا يجد للمسلمين عذر. أحيانا المسلم قد يقول قول، قد يفعل فعل ما يعرف معناه، مسكين. طبعا الأغلبية لا، ما يقصد الورق وكذا، إنما يقصد عظمة القرآن، يقصد عظمة هذا الكتاب العظيم. فإذا قصد كما مرة أخرى قصد صفة الكلام لله، لأن القرآن هو كلام الله، فحلف بصفة من صفات الله ويجوز، ما فيش. أما إذا قصد الكتاب فيعلم، يبين له أنه أقصد لما تقول بالقرآن أقصد كلام الله. فإذا قلت وكلمة الله وكلمة الله، حلفت بكلمة الله لا بأس، أو بكلام الله لا بأس. إذا قال وقرآن الله لا بأس. أما حق الله لا. ليش؟ لأنه حق الله والعبادة. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد العبادة. بارك الله فيكم. ابن عمر هات يا فتسيل بس تبقوا فيت صلى الله عليه وسلم قال سيك شفوغن هات هات إيما كذاك ناين باي ديم اندغة هيرتسن und bei einer anderen Überlieferung bei den Lenker der Herzen. Und er sagte, bei demjenigen, der meine Seele in dessen Hand hat, bei demjenigen, der die Seele von Muhammad in seiner Hand hat, bei Allah, bei dem Herrn von Al-Ka'ba, bei demjenigen, der die Seele von Abil Qasim in dessen Hand hat. Das würde, die waren verschiedene Wörter, was der Prophet s.a.w. hier benutzt hat. Und passt auf, Muqallib al-Qulub, Musarrif al-Qulub. Das bedeutet, bei demjenigen, der die Herzen ändert, oder bei demjenigen, der die Herzen lenkt. Und dies ist Beweis, dass man auch die Attribute Allah subhanahu wa ta'ala nehmen darf, wenn man schwört. Du kannst sagen, bi'izzatillah, bi'rahmatillah. Du kannst es sagen, bi'izzatillah. Rahmatullah ist ein bisschen umschritten zwischen den Gelehrten, weil Rahmatullah ist Al-Jannah und so weiter. Aber wenn du meinst, die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dann kein Problem. Das heißt, im Islam, du darfst bei Allah schwören, du darfst bei den Namen Allahs schwören oder bei den Attributen, Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala schwören, ist kein Problem. Und du musst aufpassen, wenn du schwörst, dann musst du immer die Wahrheit sagen. Weil wenn du lügst, dann ist das sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Hier, barakallahu fikum, gibt es zwei Themen, die ich bemerken sollte, die mit diesem Thema auch zu tun haben. Bei einigen, vielleicht ist das viel in Marokko, man hört, dass man sagt, Uhaq Rabbi. Das bedeutet, bei dem Recht meines Herrn. Dieses Schwören ist nicht erlaubt. Warum? Weil das Recht Allahs die Anbetung ist. Und du darfst nicht bei dem Gebet schwören oder beim Fasten schwören oder bei Hajj. Und bei Anbetung auch nicht. Da soll man aufpassen. Zweitens, barakallahu fikum, einige Leute schwören bei Koran. Beim Koran. Der sagt, beim Koran. Schwöre beim Koran. Ist dieses Schwören oder Eid erlaubt oder nicht? Passt auf bitte, weil wir hier wirklich detailliert und präzise sein müssen. Wenn man damit meint, wie die Christen, wenn sie die Bibel auf dem Tisch tun und sie tun ihre Hände auf Bibel und schwören, dann ist das verboten. Und das darf man nicht schwören, weil die meinen das Buch an sich selbst. Aber wenn man damit meint, dass der Koran das Wort Allahs ist und das Wort Allah ist seine Eigenschaft, dann geht, weil man bei Attributen Allahs schwören darf. Deshalb, wenn man sagt, bei Koran, und er meint, ja, Koran ist das Wort Allahs und weil das Wort Allahs ist, das ist es seine Eigenschaft, deshalb, da kann man das machen. Aber wenn man das Buch Papier und so weiter, bedient. Deshalb sollen wir aufpassen. Dass die meisten Muslime, wenn sie schwören, inshallah beim Koran, manche machen sich keine Gedanken. Die meinen, weil der Koran so geehrt ist unter Muslimen, deshalb sagen sie beim Koran. Aber da sollte man, barakallahu fikum, aufpassen dabei. Und deshalb, jedes Eid oder Schwören bei nicht Allah subhanahu wa ta'ala ist verboten. Ist verboten. Und da darf man nicht zum Beispiel schwören, auch beim Gebet oder bei Kaaba oder bei Mekka oder bei Medina, sagt ja, oder beim Grab des Propheten. Das darf man nicht. Oder manche, die sagen, Ul Amani. Das bedeutet, die schwören bei der Al-Amane, was ist Al-Amane? Treuhand sozusagen, wie Treue. Bei der Treue, Entschuldigung. Bei der Treue. Und das ist auch nicht in Ordnung in unserer Religion. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ich wollte heute natürlich. كم بقى؟ أربع دقائق لا والله. خير. Deshalb soll ihr aufpassen, barakallahu fikum. Und man sollte als Empfehlung, ich habe etwas auch vielleicht auf Arabisch erzählt, aber auf Deutsch nicht, Entschuldigung. Wir müssen aufpassen. Es gibt in manchen Ländern, wenn sie sprechen, dann sagen sie immer Wallah. Wallah, ich bin gekommen, Wallah, bei den Syrern zum Beispiel, ist es bekannt. Wallah, Wallah, bei jedem Gott, Wallah. Das ist kein Schwören. Das ist kein Schwören. Schwören muss natürlich mit einer Absicht sein. Mit einer Absicht sein. Das, was wird mit einer Absicht? Also wenn man schwört und sagt Wallah, da weiß man, was man sagt. Das ist nur sozusagen dadurch, dass die Leute viel Allah erwähnen, deshalb ist es Wallah, Wallah bei jeder Sache geworden. Und du hörst das bei Singen und sowas, Wallah, Wallah, Wallah, Wallah. Das ist so geworden. Natürlich ist das nicht gut. Man sollte das Wort Wallah oder Schwöre bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht bei jedem Thema nehmen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran deutlich und klar erwähnt, subhanahu wa ta'ala. Das werden wir inshallah, bi'izni ta'ala, das nächste Mal mehr über dieses Thema. Unser Thema ist Al-Aymanu wa-Nudur. Schwören und Nazr. Da reden wir auch später über Nazr. Nazr bedeutet, was die Leute verstehen. Heute, die Leute sagen, wenn mein Sohn besteht in der Prüfung, schlachte ich ein Schaf. Das ist ein Nazr. Und dies ist eigentlich verboten. Aber da reden wir über dieses Thema, wenn wir soweit sind, inshallah, nächsten Dienstag, bi'izni ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen, salli ala ma'anibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, sima kithira. Ausnahmsweise, heute beantworte ich die Fragen von den Brüdern und Schwestern im Internet, aber erstmal nur die Fragen, die zum Thema sind. Die Fragen, die zum Thema, zum heutigen Thema sind. Und dann entscheide ich, ob ich die anderen Fragen nehme und antworte oder nicht. Erstmal zum Thema. Und dann Entscheidung, ob die anderen. Es gibt kein Versprechen. Aber erstmal beten wir Isha. Und nach Isha-Gebet ändere ich den Platz. Und dann werden die Tale machen wir das. Nein. Ja, doch. Die Sühne für den Schwur, gilt das nur, also diese vier Sachen, die man machen muss, eine von denen, gilt das nur, wenn man schwört und dann was Besseres findet und sich dann für das Bessere entscheidet, oder wenn man auch sagt, Wallah, ich werde heute das und das machen, aber man macht das nicht aus anderen Gründen, nicht weil man was Besseres hat, muss man dann auch diese Sühne machen? Ja, also wenn du geschworen hast, wenn du geschworen hast und du machst das nicht, was du geschworen hast. Natürlich, es gibt Arten von Schwören, verstehst du? Zum Beispiel, wenn du schwörst, bei Allah, ich werde morgen ein Haus bauen von 100 Etagen. Ich meine, du quatschst hier. Du kannst kein Haus von 100 Etagen morgen bauen. Oder zum Beispiel, ich schwöre, dass ich dir die Brille von Elferen gebe. Das ist nicht meine Brille, damit du das nimmst. Oder ich schwöre, dass ich Tomaten esse. Ja, es gibt bestimmte Sachen, was die eigentlich nicht gelten. Aber allgemein, wenn du etwas geschworen hast, dann musst du dich daran halten, solange das nicht haram ist. Aber die Gelehrten auch haben unterschiedliche Ansichten bezüglich Haram. Wenn du sagst, ich schwöre, dass ich zum Beispiel Sünde begehe, wenn du diese Sünde nicht begehst, natürlich du darfst die Sünde nicht begehen. Aber was ist jetzt mit deinem Schwören? Musst du Sühne dafür bringen oder nicht? Und da gibt es verschiedene Ansichten. Aber allgemein, wenn du sagst, ich schwöre etwas zu tun oder zu verlassen und du willst das nicht mehr, du willst dein Schwören rückgängig machen, dann musst du Sühne dafür geben und dann machst du das nicht. Ja. Ein, zwei Überlieferungen der Mitte des Unterrichts, es ging darum, dass man schwört, dass man kein Moslem ist oder dass man gut ist oder so. Können Sie das nochmal kurz erklären? Ja, dass eine Person sagt, ich schwöre, dass ich Jude bin. Okay. Und wenn er dabei die Wahrheit sagt, ohne Zwang? Dann ist er, dann, wenn er sagt, nein, das war nicht so und so weiter. Und ich meinte, dass er, wenn er meint, aber dass er kein Moslem ist, dann ist er kein Moslem. Weil dann noch am Ende der Überlieferung gesagt wurde, dann trägt er einen Schaden davon oder so. Natürlich, wenn er nachher sagt, nein, das meinte ich nicht so, ich bin doch Moslem, aber ich habe nur geschworen, weil ich was gemeint habe und so weiter, dann hat er Schaden, er hat eine große Sünde gemacht, wal'iyadu billah. Deshalb muss man aufpassen. Der Prophet ﷺ sagt, wer sich zu einer anderen Religion außer dem Islam bekennt, außer Islam bekennt, dann ist er, wie er gesagt hat. Wenn jemand sagt, ich bin Christ, dann ist er. Wenn jemand zu uns jetzt kommt und sagt, ja, ich bin Jude und ich bin Christ, dann nehmen wir ihn, du bist da, du Jude oder Christ. Deshalb, bei solchen Themen gibt es keinen Spaß. Da gibt es nicht, ja, wir machen Scherze. Es gibt kein Scherzen in solchen Themen. Kein Spaß in solchen Themen. Allah Ta'ala, ala wa ala. Tfaddal. Tfaddal. رب الكعبة هي رب الكعبة نعم ولكن لا يقول الكعبة نعم الكعبة ما يحلى رب الكعبة كوش كعبة هي رب الكعبة طويلة يا حكينا هذا الدرس حكينا مبارك على عشبيب النبي شوف هذا اللي يعتني بنفسه ما في شيء ضايع أشهد أن لا إله إلا الله ونستعينه ونستغفره